Billy Taggart, New Yorker Cop, in Alan Hughes' Thriller Broken City erschießt einen Mann. Notwehr, angeblich. Dann tauchen allerdings beim Bürgermeister Beweise auf, dass es keine Notwehr war. Heute Morgen kam ein Zeuge auf uns zu, Sir. Er kam mit einem Beweis. Und wo ist er? Jemand hat ihn vorübergehend verlegt. Billy wird zwar freigesprochen, verliert aber seinen Job. Jemand könnte ja den Beweis wiederfinden. Schlecht fürs politische Geschäft. Sie sind raus. Trotzdem gibt der Bürgermeister Billy ein Versprechen. Einen guten Mann vergesse ich nie. Doch dann, Jahre später, meldet sich eben der Bürgermeister, atemberaubend gespielt von Russell Crowe, bei Billy, Mark Wahlberg, um ihm ein fatales Angebot zu machen. Sie müssen mir helfen, das Dreckschwein zu finden, das meine Frau verhökelt. Sie glauben, sie hat eine Affäre? Ich will Fotos. Die erhält der Bürgermeister aber im weiteren Verlauf von Broken City, wird Regisseur Alan Hughes uns so an der Nase herumgeführt haben, dass wir und Billy nur eines sicher wissen: Nichts ist so, wie es scheint. Eins allerdings lernt Billy sehr schnell über diesen Bürgermeister. Keiner bricht einen Vertrag mit ihm. Broken City ist nicht originell, was aber nichts macht, denn dieser Film entwickelt trotzdem einen Sog, was an Russell Crowe liegt. Wenn wir ihm nämlich als korrupt gefährlichen Bürgermeister das erste Mal begegnen, schwer, massig, nett, ein Buddy mit einem verführerischen Grinsen der Macht im Gesicht, wenn wir das sehen, blitzt in Bruchteilen von Sekunden hinter dieser Fassade etwas Dämonisches auf. Und das zieht Russell Crowe genial durch den ganzen Film durch. Wir können nicht anders, wir mögen dieses Aas, das uns gleichzeitig ziemlich Angst macht. Broken City von Alan Hughes, empfehlenswert. Leon, 13 Jahre alt, hat den jungen Nicolas entführt und in einen Keller gesperrt. Diese Entführung in Carsten Ungers Film Bastard hat für Leon aber alleine den Sinn von Nicolas Eltern, als deren Sohn angenommen zu werden. Bastard erzählt also von emotionaler Erpressung, auch in anderer Hinsicht. Leon wird seinerseits von Mathilda, auch 13 Jahre, erpresst. Sie will seine Zuneigung. Die Polizeipsychologin Martina Gedeck versucht aus Leon, der die Entführung ohne mit der Wimper zu zucken scheinbar zugibt, den Ort herauszubekommen, wo der andere Junge gefangen ist. Doch für Carsten Ungers herausragenden Debütfilm Bastard schält sich neben der Entführung immer mehr die Frage heraus nach der emotionalen Eiseskälte, die unsere Gesellschaft und das Leben vieler Kinder prägt. Ein Zustand, sagt dieser Film, der Gewalt gebiert. Und in Bastard auf eindrucksvolle Weise in kühl-blau-grauen Bildern inszeniert ist und darin an die frühen Filme von Michael Haneke und dessen Metapher von der emotionalen Vergletscherung erinnert. Carsten Unger versöhnt uns am Ende seines Films, das hat sich Haneke nicht erlaubt. Trotzdem, Bastard von Carsten Unger, verstörend, spannend und somit herausragend. So, und an der Ampel vorne fährst du dann rechts. Was Andrea Thieles und Lea Jaspers Dokumentation You Drive Me Crazy bietet, ist dieses. 3 Fahrschulen, 3 Fahrschüler und 6 Nationen. Jake, Amerikaner, versucht bei Herrn Tetsuo den japanischen Führerschein zu machen. Selber Autofahren in Japan, das bedeutet für Jake, den Grafikdesigner, Mobilität und Freiheit. Doch 4 Prüfungen stehen als unüberwindbare Hürde vor ihm. Die deutsche Designerin Mirella will in Indien Stoffe für ein eigenes Fashion-Label zusammentragen und dafür will sie selber durchs ganze Land fahren, aber ohne den indischen Führerschein. Und so kommt der indische Fahrlehrer zu der Erfahrung, wie eine hektische Deutsche den Verkehr von Mumbai aufmischt. Und auch Herr Krieger, der Ur-Bayer in persona Fahrlehrer in München, wird am Ende mit der Koreanerin Hai Won eine erstaunliche Erfahrung machen. Die höfliche junge Frau wird ihm nämlich nach vielen Stunden endlich die Meinung sagen. In deinem Land hast du Autofahren nicht gelernt. Aber sie sagen ständig, was hast du in Korea? Hast du in Korea einen... Das ist persönliche Sache, nicht... Das ist meine Sache. Andrea Thiele und Lea Jaspers nennen ihre Dokumentation You Drive Me Crazy selbst eine Cultural Comedy. Auf der einen Seite zeigt dieser Film eine brüllende Komik, wenn die Kulturen aufeinanderprallen im Brennspiegel des Fahrschulautos. Auf der anderen Seite ist You Drive Me Crazy eine ernste Reflexion darüber, was einem passiert, wenn er oder sie in der fremden Kultur auch auf sich selbst trifft und sich damit die Frage stellt, wie weit will ich mich in der Fremde verändern, mich anpassen, ohne mich zu verlieren? Eine Frage, meint Andrea Thiele völlig zu Recht, die sich Millionen von Menschen, die in der globalisierten Welt zu Ausländern geworden sind, tagtäglich stellen müssen. You Drive Me Crazy von Andrea Thiele und Lea Jaspers, komisch, nachdenklich, herausragend.